Sie trafen sich nur heimlich in einer kleinen Pension. Und war es nur für Stunden, lange träumten sie davon. Dann gaben sie sich alles, sie nannten es ihr kleines Glück. Doch als der Morgen graute, ließ er sie allein zurück. Liebe hat viele Namen, Glück und Freude und manchmal Leid. Liebe kennt auch die Tränen und die Sehnsucht nach Zärtlichkeit. Liebe lässt Herzen brennen, wie die Sonne im Abendrot. Gefühle, die uns nicht trennen, sind manchmal stärker als der Tod. Irgendwann ist sie gegangen, sie zog in eine fremde Stadt. Und er hat es nie erfahren, dass sie sein Kind geboren hat. Schaut sie dem Kleinen in die Augen, dann sieht sie den Mann, der ihr Herz gebrochen hatte, den sie nie vergessen kann. Liebe hat viele Namen, Glück und Freude und manchmal Leid. Liebe kennt auch die Tränen und die Sehnsucht nach Zärtlichkeit. Liebe lässt Herzen brennen, wie die Sonne im Abendrot. Gefühle, die uns nicht trennen, sind manchmal stärker als der Tod. Wer niemals Tränen weint, hat nie geliebt. Aber wer die Liebe spürt, hat nie verspielt. Liebe hat viele Namen, Glück und Freude und manchmal Leid. Liebe kennt auch die Tränen und die Sehnsucht nach Zärtlichkeit. Liebe lässt Herzen brennen, wie die Sonne im Abendrot. Gefühle, die uns nicht trennen, sind manchmal stärker als der Tod. Gefühle, die uns nicht trennen, sind manchmal stärker als der Tod.